Stadt Brun. Eine Hörfolge von Horst Mönnich in einer Gemeinschaftsproduktion des österreichischen Rundfunks Radio Salzburg und des nordwestdeutschen Rundfunks Hamburg. Regie Gustav Burmeister. Im Jahre 1859 durchstreifte ein gewisser Herr von Rudner den Gebirgszug der Hohen Tauern. Die heißen Sommer jener Jahre hatten die Gletscher zusammengeschmolzen. Unterhalb einer Felspyramide des Kloben, an einer Stelle, die jahrhundertelang vom Eis bedeckt gewesen war, machte Rudner eine merkwürdige Entdeckung. Ich fand hier die etwa 2 Fuß hohen Ruinen einer Knappenstube, bestehend aus mehreren in länglichen Vierecken übereinander gezimmerten Baumstämmen, in derselben Art, welche man in den Alpen bei den Sennhütten und Heustadeln in Anwendung bringt. Ich fand nebenan die Latten, welche zur Bedachung gedient hatten, gebleicht von der Zeit, dann Lodenfetzen und größere Gebeine. Fand einige Klafter tiefer unten, am heutigen Anfang des Gletschers, einen mächtigen Hügel aus dem Berge herausgeförderten Erzes, endlich die Mundlöcher 2 Stollen, deren einer hart an der Knappenstube, der andere etwas höher oben, an der Wand in das Gestein getrieben ist. Ein Goldbergwerk? Ja, ein Goldbergwerk hoch über der Waldgrenze. Vermutlich von einer Lawine begraben und als die Gletscher vorrückten, vom Eis umschlossen. Solche Goldbergwerke hat es im Mittelalter viele in den Alpen gegeben. Die Fugger legten sogar eine eigene Privatstraße über den Korntauern an. Dann muss sich die Sache gelohnt haben. Man hat einige Schlackenhalden gemessen. Eine Tonne Gestein musste gefördert werden, um 26 Gramm Gold zu erhalten. Bis das Eis Stollen und Pochwerke unter sich begrub und auch die Hoffnung, Gold zu gewinnen. Vier Jahrhunderte später, im Jahr 1948, drängten sich in Kaprun, einem Dorf am Fuß der Hohen Tauern, eine Anzahl Männer in die Tür einer Baubude. Name? Stegu, Paul. Woher? Batschka. Wir sind deutsche Auswanderer. Erlernter Beruf? Schmied. Sie kommen wie gerufen. Lager Margaritze. Danke. Der nächste. Name? Agostino. Anselmo Agostino. Italiener? Sì, signore. Indovinato. Sono italiano, da Siracusa, oh, Sizilia, mia bella patria. Was kannst du? Lavorare? Oh, ich alles. Ich fahre Motor, ich Bäume, wie sagt man, fällen. Ich trage Steine, ich in Mine arbeiten, ich Spezialist in Mine, ich Angst, nix. Lager Zeferet. Sì, signore. Mille grazie, signore. Arrivederci, signore. Arrivederci. Der nächste. Name? Kandler Franz. Woher? Das hören Sie eh. Woher, habe ich gefragt. Waschen Sie nicht die Ohren. Na, aus Wien, Herr Neuss. Vater war gebürtiger Otterkringer. Wollen Sie den Großvater auch noch wissen? Ja, wenn Sie ihn kennen. Beruf? Mineur. Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? In Wien. Gut. Lager 4, Moserboden. Lager 4, Moserboden. Heute Ehre. Der nächste. Name? Weidenreiter Georg. Beruf? Ich denke, das tut nichts zur Sache. Beruf? Ich bin Geologe, Hochschulprofessor. Hier sind meine Papiere. Sie kommen von Leoben? Von der Montanistischen Hochschule, ja. Emeritiert, Parteimitglied. Das brauchen Sie nicht anzugeben. Interessiert niemand in Kaprun. In Kaprun wird gearbeitet. Das ist meine Hoffnung. Sie können bei der Vermessung helfen. Melden Sie sich im Baubüro 1, Eppmatten. Na, stimmt irgendetwas nicht? Ja, Verzeihung. Ich würde gern... Ja? Ich bitte, teilen Sie mich irgendeiner Kolonne zu. Irgendeiner, vielleicht am Block. Ich bin schwindelfrei. Schön. Fangen Sie beim Betonieren an. Danke. Von mir aus. Was wollten diese Männer? Gold machen. Gold? Auris ex aquis. Ein lateinischer Spruch. Und heißt übersetzt Gold aus den Wassern. In Salzburg in der Bahnhofshalle zu lesen. Ein stilisiertes Wasserrad, ein Felsrelief und darüber Auris ex aquis. Gold aus den Wassern. Weißes Gold. Elektrizität. Wer gibt's? Hansel, du bist dran. Herr Wirt, ist ein Bett frei? Ja, ich werde nachschauen. Wer sind's denn? Ich heiße Weidenreiter und komme aus Leoben. Nehmen Sie Platz dabei, bitte. Dankeschön. Ist erlaubt, die Herren? Bei uns immer. Bitte danke schön. Sehr. Bitte danke. Schön. Aber was ist denn da drin schon wieder los? Sie haben die Karte vor die Parava. Sperrstund, ihr kriegt nichts mehr. Was? Für unser Geld? Geld oder nicht, ihr habt's genug. Das wird auch, das bestimmen wir. Sie bestimmen, habt ihr es gehört? Ja, Sie sind die Herren. Warum gibt's denn nichts mehr, wenn sie es eh zahlen? Weißt du, was ist? Nix ist. Schere die Furtkarte. Du machst dich alle verrückt, wenn sie von oben runterkommen. Ja, ich geh ja eh schon. Karte, du bleibst da. Raus jetzt. Das wollen wir sehen. Halt! Oh, der Herr Gendarm. Was soll denn los sein? Nix ist los. Es ist voll, Herr Gendarm. Zahl doch, scheint mir. Ein Schnaps. Bin im Dienst. Immer im Dienst, die Gendarmerie. Seit da oben die Betonmischer gehen, immer im Dienst. Gibt's was Neues? Ja, die Amis sind wieder da. Wem suchen sie denn jetzt? Alte Nazi, wir? Die werden sich gerade in Kaprun verstecken. Da werden sie ja schön dumm. Da müssen sie ja arbeiten. Na, wer weiß, was sie da oben alles aufhalten. Nur die kleinen, die Mitläufer, die der Staatsdienst an die Luft gesetzt hat. Und die Italiener. Ja, die Jugoslawen. Ja, die Krawatten und dieselben. Sogar ein paar Griechen sind da. Das reinste Babylon. Bloß, dass sie eine Mauer bauen und keinen Turm. Ja, ist denn der Turm fertig geworden? Die Mauer wird's ebenso wenig. Abwarten, mein Lieber, abwarten. Ja, wozu? Da bilden sich irgendwelche Großköpfe die ein, halb Europa kennt seinen Strom von hier beziehen. Ja. Und was ist aus Kaprun geworden? Ein Reiberhelm. Ja, ja, so. Ja. Ja, kein Wunder. Einmal heißt es so, einmal heißt es so. Wird die Sperre gebaut, wird die Sperre nicht gebaut. Der Herr Landeshauptmann von Salzburg hat sich's ausgedacht und der Hitler hat den Plan auch nicht. Ja. Noch einmal ist er am Geld gescheitert und einmal wieder an die Leute. Dann ist der Gering gekommen und hat den Grundstein gelegt. Aber dann haben sie ganz woanders angefangen als dort, wo der Grundstein gelegen ist. Na, und dann haben sie gesprengt und haben die Füßen auseinandergerissen. Ja, dann ist der Krieg aus gewesen, dann haben sie den Spieß umgedreht. Da sind unsere eigenen Leute gekommen als Kriegsgefangene. Ja, die da gekommen sind, die haben auch nicht dran gedacht, dass sie Geld einmal so mit der Hand verdienen müssen. Da sind Generale gekommen, die gar keine Generale mehr waren. Ja, halb Europa ist ja gekommen. Na, was ist denn aus Kaprun geworden? Ein Drecknest ist aus Kaprun geworden. Nein, man bringt doch die da drüben nicht. Na, stimmt's vielleicht nicht? 10 Jahre und noch länger verschandeln sie jetzt die Berg da, die Herren Ingenieure. Und überhaupt kein Ding ist zu unterworten. So redeten sie im Gasthof. Redet nur, dachte ich. 10 Jahre. Was sind schon 10 Jahre für diesen Bau? Dennoch hatte ich plötzlich Furcht. Ich kannte das Projekt Glockner Kaprun nur vom Hörensagen, aber ich wusste, wie es geplant war. Ja, als Geologe hatte ich mich gewundert, dass man es nicht schon längst in Angriff genommen hatte. Die Natur selbst hatte nämlich in diesem Tal, in das die Gletscher hineinstießen, wunderbar vorgearbeitet, indem sie inmitten der Bergwelt ein riesiges Becken schuf, das nach vorn, wo die Wasser in die Ebene hinunterstürzten, lediglich durch eine Mauer abgeschlossen zu werden brauchte. Eine Mauer freilich fast so hoch wie der Stephansdom in Wien. Ein regelrecht auf die Seite gelegtes riesiges Gewölbe, dessen Spannung sich dem Druck von Millionen und Abermillionen Kubikmetern Wassern widersetzen musste. Der See hinter dieser Mauer würde den sogenannten Wasserfallboden füllen, der nur die vordere Talsohle einnahm. Die hintere Talsohle lag um einige hundert Meter höher. Sie war gegen den Wasserfallboden durch einen Felskegel abgegrenzt. Die Höhenburg. Hier stand ein Hotel, das man nur auf Maultierpfaden erreichen konnte. In diesem Hotel war ich als Junge mit meinem Vater einmal eingekehrt und rechts und links der Höhenburg hatte ich die tobenden Bäche mit ungeheurer Kraft zu Talstürzen sehen. Man plante nun nichts anderes, als diese Durchbrüche zu beiden Seiten des Felskegels ebenfalls durch Mauern abzuschließen. Mauern nicht minder mächtig wie vorn am Wasserfallboden. Zwei große Seen würden damit eine Treppe bilden, deren oberste Stufe 2000 Meter über dem Meeresspiegel lag. Doch nicht genug. Das Volumen des Sees, der den Moserboden, so hieß das hintere Tal, ausfüllen würde, war so groß, dass die Wasser aller Gletscher, aller Bäche und Rinnsale, die die Berge in ihn entleerten, nicht ausreichen konnten, um ihn zu füllen. Und so hatte man vor, von Norden nach Süden, quer durch den Tauernhauptkamm, einen Stollen zu bohren. Dieser Stollen, fast 12 Kilometer lang, würde im Nachbartal in einem dritten, kleineren Stausee münden, um die Schmelzwasser der Pasterze unterhalb des Großglockner aufzufangen, von ihrem Weg nach Süden abzubringen und durch den Stollen nach Norden in das Becken des Moserbodens von Kaprun zu leiten. An dieser Mauer über Kaprun wollte ich jetzt mitbauen. Ich wollte neu anfangen mit meinen Händen. Aber ich wusste nicht, ob meine Hände es aushalten würden. Und deshalb hatte ich Furcht. Alles hing von meinen Händen ab. Mein Leben hing jetzt davon ab. Am nächsten Morgen stieg ich hinauf in die Berge. Und er war nicht mehr der Professor für Geologie, Weidenreiter, sondern ein Mann, der sich Baraba nannte. Baraba, Verballhornung von laborare, arbeiten. Vermutlich eingeschleppt von italienischen Bauarbeitern. Ursprünglich Spottname, dann ehrenvolle Bezeichnung für den Arbeiter im Hochgebirge. Der vor einer Felswand mit Seilen angesichert, unter sich den Abgrund, den Pressluftbohrer in den Granit treibt. Der ein Brett unter den Füßen, das Stahlseile sichern, Anker um Anker aus der wachsenden Betonmauer zieht, über schwindelnder Tiefe. Der als Betonierer den Kübel des Kabelkrans anspringt, einen Koloss, der über seinem Kopf lautlos und gefährlich in den Mauerblock hineinschwebt. Der bei Windstärke 8, bei Regen und Schnee aus einsamer Höhe diesen Koloss auf Zentimeter genau an den Block bringt. Baraba. Ein Mann, der in Baracken 2000 Meter hoch, ohne Frauen, ohne Familie, sein einsames Leben führt. Der alle 3 Wochen seinen Abgang hat, so nennt man den Abstieg ins Tal. Baraba. Ein Mann, der einen Helm aus Leichtmetall auf dem Kopfe trägt, gegen Steinschlag. Der die Hand an den Helmrand führt, um die Augen zu beschatten. Der gegen das firnglänzende Wiesbachhorn blickt, wo sich einige schwarze Punkte bewegen, und der sagt: Die Gemsen wechseln. Das Wetter schlagt um, wir werden einen Schnee kriegen. Na und wenn schon? Heute kommt! Wie vor ein Schiff ist das? 43, wenn der Ivan mit der Stahlnudel hergewarzt hat. Jedes Mal muss ich dran denken. Na, ich denk nicht dran. Achtung! Lass weitermachen an die Arbeit. Wie vor der Chef? Hat vor der Chef jemand gesagt? An die Arbeit? Naja, ich mein ja bloß. Los, die Brocken müssen aus der Krumm, die Betonierer wollen trauen. Und hast du bei der Chef Gemsen gesehen? Also, wir wiederholen. Wie heißen die Berge, die sich rings um das Kaprunner Tal erheben, Lore? Gitzsteinhorn. Weiter. Hochalsa. Hohe Riffe. Bärenköpfe. Glockerin. Bratschenkopf. Wiesbachhorn. Und? Hoher Tenn. Richtig. Und auf welcher Seite von Österreich liegt denn das Kaprunner Tal? Auf der Salzburger Seite. Und jetzt schaut ins Nachbartal, durch das eine berühmte Straße führt, die jeder von euch kennt. Wie heißt die, Froni? Die Großglockner Hochalpenstraße. Jawohl, die Großglockner Straße, natürlich. Und auf welche Seite von Österreich führt diese Straße? Auf die Kärntner Seite. Gut. Zwischen Salzburg und Kärnten aber zieht sich der riesige Tauernhauptkamm hin. Und in diesem Felsmassiv bohren die Männer von Kaprun einen Stollen. Drüben auf der Kärntner Seite, da gibt's einen Fluss, der nach Süden abfließt. Wie heißt denn der, Froni? Die Möhl. Richtig. Und dieser Fluss muss jetzt quer durch den Berg nach Norden umgeleitet werden. Nämlich in das Kaprunner Tal hinein. Er muss dort einen der Seen zusätzlich mit Wasser speisen, wisst ihr? Da hocken sie also jetzt im Stollen, die Männer von Kaprun, beim Licht einer Karbidlampe. Stellt euch vor, 1400 Meter tief im Berg drinnen. Schon sind die Sprengladungen in den Bohrlöchern, schon hat der Pulverjud. Pulverjud? Ja, nach altem Bergmannsbrauch heißt nämlich so der Schussmeister, weißt du, Läusl? Der hat also die Leitung an das kleine Kasterl mit dem Kippschalter angeschlossen. Da kommt von draußen ein Mann gelaufen und ruft. Ja, was ruft der jetzt? Na, das könnt ihr ja nicht wissen. Er ruft nämlich... Schwer's bitte über Glockerinkäse! Woher weißt denn du das, Froni? Habe ich euch die Geschichte denn schon erzählt? Ja, ja, nein, ja, bitte, so spannend ist. Also, wie sollen denn die da drinnen im Berg wissen, wie es draußen ausschaut, ne? Und da schickt der Pulverjud ein Stoßgebet zum Himmel. Heilige Barbara, sagt er. Läusl, wer ist die heilige Barbara? Die Schutzheilige der Bergleute. Alle? Die heilige Barbara ist die Schutzheilige der Bergleute. Ja, also, kreideweiß, sag ich euch, ist der Schussmeister im Gesicht. Es ist doch dunkel im Berg. Also, man kann es nicht sehen, natürlich nicht. Sei nicht so vorlaut, Läusl. Also, warum ist er denn weiß? Das Gewitter wird das Pulver entzünden. Jawohl, durch Luftelektrizität. Das ist nämlich schon oft passiert. Die Sprengladungen können jetzt jeden Augenblick explodieren. Und deshalb laufen die Männer. Die laufen um ihr Leben. Die müssen aus dem Stollen herauskommen um jeden Preis. Da donnert es schon hinter ihnen. Die werfen sich hin, pressen sich an den Boden. Heilige Barbara, bitten sie. Wahrhaftig eine spannende Geschichte. Und um wie viel geeigneter, im Lesebuch die Stelle einzunehmen, an der früher Kriegstaten verherrlicht wurden. Eine Geschichte mit dem Titel »Die Männer von Kaprun«, ein Heldenlied unserer Tage. Und die Lehrerin schließt. Ja, Kinder, so geht's dort oben fast alle Tag zu. Wir können schon stolz sein auf diese Männer. 800 Millionen Kilowattstunden werden einmal die Turbinen von Kaprun erzeugen. Das Gebiet von Wien bis Duisburg. Von Triest bis zum Böhmerwald wird von dort aus mit elektrischem Strom versorgt werden können. Aber dazu muss erst der Stollen fertig werden, natürlich. Und unentwegt gehen sie weiter nach vor. Unsere Helden. Helden, so ein Blödsinn war ich das schon her. Natürlich muss er da oben manchmal die Arschbacken zusammenzwicken, verflucht. Aber das hört sich an, als wäre es alle Tag so gewesen. Gell? So ein Theater, das stimmt ja hinten und vorne. Ja, verrückt sind die. Helden, wir Helden. Aber von dem Dreck da, da redet keiner. Maledetto. Dabei haben wir den alle da gratis. Und so staubt, dass man nicht schnaufen kann, was? Trotz unserer Druckwasserspülung. Und wann gesprengt wird im Berg? Die Sprenggase sind auch nicht ohne. Die Bewetterung soll zwar dafür sorgen, dass sie abziehen. Ne, das heißt ja auch, wir sollen so lang warten. Ja, so heißt's. Ja, aber wenn sie langsam rausschleichen aus dem Berg, dann müssen sie ja da an uns vorbei. Na, ja, und von der Nessen da redet auch keiner. Das Wasser rinnt ja nicht nur außen am Berg hinunter. Na, im Stollen könnte man schon denken, dass alles Wasser uns auf die Köpfe kommt. Und immer dunkel. Schwarz. Ja, sehen kann man auch nichts. Na, kaum 2 Meter reicht die Funzel durch den Staub. Na, und dann bei der Explosion, da glaubt man, es ertrug dann. Und die Steine prasseln nieder. Ah, macht nichts. Aber absichern nachher. Importante Absichern. Anselmo Agostino Benissimo Spezialist. Der Spaghettifresser, du riechst das ja förmlich, wenn die Steine noch locker sind. Ja, wo es nicht fest ausschaut und gar nicht fest ist. Ja, da hat sich schon manch agiert und hat es bezahlen müssen. Immer egal. Kapo ruft, Stollenbagger vor Ort. Na, und der saß dann ran, nimmt das abgesprengte Gestein auf, kippt es auf die Hunden und rollt es außen hinten aus dem Berg. Dann gleich vor und in die Stollenbrust frisst sich der Bohrwagen mit seinen Gesteinsbohrer. Der Pulverjud geht hin, stopft die Bohrlöcher voll, halt den Zunddraht an die Sprengkapsel. Mit seinen macht das, bravissimo. Das tut, obwohl es verboten ist. Na, und dann gehen wir in Deckung, 300 Meter zurück. Und dann? Schuss! Und alles fängt wieder von vorne an. Und das 8 Stunden lang. Pro Tag 9 Meter im Berg. Oh, du nix lügen. 10 Meter. 10, du hast recht, Spaghettifresse. Vom Moserboden aus waren es einmal 10. Aber drüben von der Margeritzen haben sie bloß 9 vortrieben. Dann vom Käfertal und vom Remsköpfe auch nur 3 mal 9 Meter. Und einmal 10. Macht 37 Meter am Tag. Rechn's nach, wenn's du willst. Aber rechn nicht die Steine nach, das braucht, um einen Mann zu unterschlagen. Selbst so ein Kerl wie den Pulgan. Hör, der Bosler, Santa Maria. Die anderen 20, alles kaputt. Ein verfluchter Berg. Aber dann, wie wir aufeinander gestoßen sind, die von drüben und wir von herüben. Und wie die letzte Wand zwischen uns niederbrochen ist. Und wie wir uns um den Hals gefallen sind. 1400 Meter unter dem Fuscherkorkopf. Mittendrin in dem verfluchten Berg. Haben wir gewarnt, weil es aus war. Österreich. Wie wir bereits berichteten, erfolgte heute in Kaprun der Durchschlag der 11,7 Kilometer langen Möll-Überleitung. Die Wasserscheide der Hohen Tauern zwischen Salzburg und Kärnten ist damit aufgehoben. Der Mensch hat die Natur korrigiert. Sagen die im Rundfunk. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Natur ihren Willen behält. Wenn wir den Möllstollen gebaut haben, dann hat sie es zugelassen. Die Natur behält ihren Willen. Ich glaube das seit dem 21. Jänner 1951. Ich habe damals Dienst gemacht an der Seilbahn, die von Heiligenblut rauf zur Margaritzen führt, drüben im Fuschertal. Der Margaritzenspeicher liegt zu Füßen des Großglockner und fängt die Wasser der Möll auf. Paul Stego und ich saßen auf der Zwischenstation unterhalb der Sturmalm. Alle anderen Stationen waren wegen Lawinengefahr bereits geräumt. 3 Tage Schnee. Du, das ist ein Wetter. Ja, das wird erst eins. Wo kommt das her? Von überall. Aber so war es noch nie. Schon wieder eine Lawine. Ich zöse gar nicht mehr. Na, hier kommt keine herunter. Ja, warum eigentlich nicht? Warum? Meinst du, als sie die Seilbahn bauten, dass sie sich das nicht ganz genau überlegt haben? Freilich haben sie sich's überlegt. Ich meine, berechnet. Man kann das doch heute haarscharf berechnen. Hat der Ingenieur gesagt, ja. Zum Beispiel die Sattelstation über uns. Ob es die nicht doch umhauen kann? Ja, die ist ja geräumt. Jeder Hang über einen bestimmten Grad ist gefährdet. 23 Grad, hat der Ingenieur gesagt. Und wir? Wir liegen genauso steil. Und trotzdem. Also Schnee hat es genug gegeben, um alle Berechnungen über den Haufen zu werfen. Das hat der Ingenieur auch gesagt. Er hat gesagt, unter Einwirkung außergewöhnlicher Bedingungen. Was ist das? Hallo? Hallo, Bodenstation? Hallo, Bodenstation! Was? Keine Verbindung? Alles still. Nichts rührt sich in der Leitung. Ja, es muss einen Stützpfeiler weggerissen haben. Auf alle Fälle sind wir abgeschnitten. Du? Wir müssen ins Tal. Das ist doch Selbstmord. Wir kommen nicht mehr durch. Aber hier sind wir verloren. Bei der nächsten Lawine. Ja, natürlich, wir müssen fort von hier. Natürlich, ja. Ich weiß, was du. In die Baubude drüben. Die liegt geschützt durch den Wald. Ja. Da ist sogar ein Ofen drin und Strohsäcke sind. Los, du hier raus. Weg von hier. Er nimmt das Feuerzeug mit. Du, den Wecker. Wie viele Meter sind das denn? Na, 100 Meter etwa. Ja. Da nimm den. Gut, wir müssen uns festschneiden. Ja, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Los. Wir erreichten die Hütte. Die Tür war vernagelt. Wir brachen sie auf, verrammelten sie von innen und machten ein Feuer im Kanonenofen an, das ein wenig den Raum erhellte. Es war ein Decken da und das Stroh auf den Pritschen war nicht einmal feucht. Ich stellte den Wecker auf eine Kabelrolle. Ganz gemütlich. Wie man's nimmt. Wie spät? 8. Jetzt fängt gerade das Kino in Heiligen Blut an. Will keinen Strom haben unten im Tal. Windstärke 11, schätze ich. Von mir aus Windstärke 12, von mir aus Windstärke 100. Der Stützpfeiler. Glas muss den Stützpfeiler erwischt haben. Es wird nicht das einzige gewesen sein. Ich legte mich auf die zweite Pritsche. Ich war ja auch sehr müde. Schlief ein. Einmal stand ich während der Nacht auf, damit der Ofen nicht ausgeht. Paul träumte laut. Er sagte: Beschlag die Pferde. Wir müssen fort. Wenn die Pferde beschlagen sind, kann nichts mehr passieren. Er war Schmied gewesen, irgendwo in einem deutschen Dorf in der Patschka. Er hatte nie von so aus gesprochen, hier oben in Kaprun. Nur einmal hat er gesagt: Du, Gerhard, die Möll, die fließt doch in die Drau, nicht wahr? Ja. Jetzt leiten wir sie um durch den Berg. Wo fließt sie aber hin, wenn sie drüben in Kaprun durch die Turbinen gejagt ist? In die Salzach. Aha. Und die Salzach? In den Inn. Und der Inn? In die Donau. Ach so. Nun rat mal, wann Donau und Drau wieder zusammenkommen. Na, rat mal. Nun, wo? In der Batschka. Und zwar genau dort, wo unser Dorf lag. Aber das war das einzige Mal, dass er davon gesprochen hat. Ich nahm den Wecker. Es war kurz nach 11. Ich zog ihn auf, stellte ihn auf 7 Uhr und schob ihn hinter meinem Kopf auf die Pritsche. Ich musste gleich wieder eingeschlafen sein. Wann ich erwachte, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich muss eine Zeit lang ohne Besinnung gewesen sein. Draußen war alles still. Totenstill. Träumte ich noch? Mit einem Mal hatte ich Angst. Ich dachte, raus. Du musst raus, nachsehen, was ist. Aber ich konnte mich nicht rühren. Weder die Füße noch die Hände. Auch den Kopf konnte ich nicht drehen. Er steckte wie in einem Block eingemauert. Da hörte ich jemand rufen. Sehr entfernt. Es war eine Nebelwand zwischen der Stimme und mir. Hallo. Hallo. Gerhard. Hilfe! Hilf mir doch! Hilfe! Es ist Paul, dachte ich. Ich rief: Paul! Aber ich habe nicht gewusst, ob ich wirklich gerufen habe. Hilfe! Hilf mir! Wo bist du? Dann war ich still. Dann hörte ich ein feines Klopfen. Es musste unter meinen Füßen sein. Aber ich konnte mich nicht bücken. Plötzlich fiel mir der Wecker ein. Ich erinnerte mich, dass ich ihn auf 7 Uhr gestellt hatte, bevor ich ihn hinter mein Kopfkissen schob. Jetzt war er unter meinen Füßen. Auf einmal wusste ich alles. Eine Lawine hat die Hütte zerdrückt. Ein Berg von Schnee lag über Paul und mir. Paul, rief ich. Paul! Niemand antwortet. Es gab nur den Wecker und mich. Und der wird um 7 klingeln. Wie spät war es? Verdammt. 7 Uhr. Jetzt zählen. Zählen. Wer spricht denn da? Zählen. Du musst zählen. Was ist denn los? Rede ich mit mir selbst? Zähl. Sonst weißt du nicht, ob es Minuten sind, Stunden oder Jahre. Jahre? Sekunden können wie Jahre sein, so wie Jahre Sekunden sind. Nachher... Nachher? Wann wird das sein? Morgen? Übermorgen? Wann du erfroren bist? Sie werden mich finden. Wann's dich suchen. Ja, warum sollten Sie das nicht tun? Bis Sie heraufkommen und von heiligem Blut? Dort haben Sie mit sich selbst zu tun. Die Rettungsmannschaften werden nicht ausreichen. Sie werden kommen. Sie müssen kommen. Zähl. Ich zählte. Ich kam auf 1000. Ich kam auf 10.000. Bei 25.000 habe ich dann aufgehört. Es musste jetzt etwa 2 Uhr nachmittags sein. 7 Stunden waren vergangen und niemand war gekommen. Um 10 hat der Wecker aufgehört zu ticken. Um meinen Kopf war der Schnee weggetaut. Ich konnte meine Hände hochziehen, aber irgendetwas war mir im Weg. Es gab nach. Es war ein kurzes Brettl. Ich stieß es in die Decke über mich. Schnee. Ich hab das Brettl wieder rausgezogen und dann habe ich angefangen zu graben. 3 Stunden mochten vergangen sein, als ich Stimmen hörte. Sie kamen aus der Nebelwand. Aber sie waren so fern, dass ich nichts verstanden habe. Hier, rief ich. Du darfst nicht rufen. Spar deine Kräfte. Vielleicht hören sie mich. Sie hören dich so und so nicht. Der Schnee ist wie Watte. Hört mich doch! Hallo! Sie gehen vorbei. Ich hab's ja gesagt. Es wird die Proviantkolonne sein zur Sturmalm hinauf. Oh Gott. Niemand denkt an die Hütte. Man sieht sie nicht. Die Lawine deckt sie vollständig zu. Aber auf der Station werden sie noch uns suchen. Und sich sagen, es ist sinnlos. Die beiden sind talwärts gestiegen. Dabei hat sie es überrascht. Sie sind wieder fort. Tatsächlich. Ich höre sie nicht mehr. Rechne nicht mit ihnen. Verlass dich nur auf dich selbst. Ich kann nicht mehr. Ich habe Hunger. Der vergeht. Spätestens morgen. Morgen? Mein Gott. Grab weiter. Jetzt hast du einen Kamin. Stoß Steiglöcher hinein, kletter hoch und fang von neuem an. Und wie lange soll das gehen? Bis Tag wird. Es wurde nicht Tag. Ich grub und grub. Wieder kamen die Stimmen. Es musste schon am anderen Morgen sein. Und wieder habe ich gerufen. Wieder entschwanden sie. Sie kamen um Tag und Nacht in regelmäßigem Abstand. Das wusste ich, weil ich den Wecker gefunden hatte. Ich hatte ihn aufgezogen, auch das Klingelwerk. Und immer um 7 hat er geläutet. Dann waren 12 Stunden herum. Da die Kolonne morgens hinaufging, wusste ich, wann Tag war. Es war mir unerklärlich, dass ich keinen Hunger mehr hatte. Den Durst löschte ich mit Schnee. Der wievielte Tag? Der 3. Wie viele Meter muss ich noch graben? Schwer zu sagen. Aber du bist stark, du wirst es schaffen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich werde mich unten hinsetzen und schlafen. Unsinn. Bleib wach. Vielleicht sind es noch ein paar Zentimeter. Du wirst wegen so ein paar Zentimeter nicht aufgeben. Grab weiter. Gut. Ich versuch's. Der 4. Tag verging und der 5. Aber der Verschüttete hat die Hoffnung nicht aufgegeben, auch am 6. und 7. nicht. Er hörte, so als läge er im Freien, der Unterhaltung von Männern zu, die nah vorbeigingen. Es waren Arbeiter, die einen neuen Anmarschweg zum Lager Margeritze ausgetreten hatten, weil der alte Weg durch Lawinenabgänge nicht mehr passierbar war. Der Verschüttete war von den Arbeitern kaum einen Steinwurf getrennt. Er hörte, wie einer von ihnen sagte, »Da muss irgendwo die Hütten gestanden sein. Das Dach liegt unten in der Schlucht.« »Hat man die 2 gefunden?« »Nein, noch immer nicht.« Und wieder versuchte er zu schreien. Aber sein Mund war wie verklebt. Er brachte keinen Laut heraus. Das war gut. Er musste äußerst sparsam sein mit seinen Kräften. Und es war ja ohnehin zwecklos, denn niemand hörte ihn. Er hatte jetzt den 9. Tag überstanden. Denk an irgendwas. Ich kann nicht mehr denken. Denk an deine Arbeit. Wenn der Schnee taut, geht's wieder weiter. Dann wird man die Zementblöcke miteinander verschweißen. Sie werden dann ein Ganzes sein und das Wasser dahinter wird sich sammeln und steigen. Ja, das möchte ich noch sehen. Du wirst noch viel mehr sehen. Du wirst sehen, wie weiter hinten im Tal die Mauern der Sperren am Moserboden aufsteigen. Der Jeep wird dich die Bergstraße hochtragen zur heidnischen Kirche und du wirst auf der Höhenburg den Johnson-Turm erblicken, der den Beton für die Mauern macht. Es gibt viel Arbeit dort oben. Auch für dich. Am liebsten würde ich einen der Kabelkräne fahren. Das wäre eine schöne Sache für dich. Verlangt gute Nerven. Der Moserboden wird noch größer sein als der, den du bei der Limbergsperre gesehen hast. 800 Meter Spannweite. Mit dem Einwinken ist's vorbei. Sie wollen, wann's losgeht, dort oben mit Kehlkopfmikrofonen arbeiten. Blind. Tag und Nacht. Ohne Pause. Jeden Kübel mit 8 Tonnen Beton. Das möchte ich machen. Zuerst musst du hier raus. Es ist der 10. Tag und noch kein End. Ein paar Zentimeter noch. Ich kann nicht mehr. Denk an die Mauer von Kaprun. Sie ist auch nicht auf einmal geworden. Denk an die ersten, die Maschinen hochschleppten. Den Zement. Da gab's keinen Schrägaufzug, keine Seilbahn. Nur Maultierpfade, nur Wildnis, nur Geröll. Ein Fehlschritt und aus war's. Denk an die Männer, die dran glauben mussten. Von denen hat keiner aufgegeben, solange Leben in ihnen war. Du bist noch nicht erledigt. Grab weiter. Gut. Ich will's versuchen. Noch einmal. Am 11. Tag stieg der Verschüttete wiederum den Kamin hinauf. Er war so schwach, dass er nicht mehr daran gedacht hatte, das Läutwerk aufzuziehen. Der Wecker tickte, aber die Zeit war trotzdem stehen geblieben. Er nahm das Brett und kratzte weiter den Schnee ab. Plötzlich stieß das Brett ins Leere. Seine Hand griff nach. Er sah Licht. Weißes Tageslicht. Es blendete ihn. Er schloss die Augen. Seine Glieder zitterten. Er spürte frische Luft. Als ich den Kopf aus dem Loch zwängte, sah ich einen Menschen. Er musste auf Skiern sein, denn er war schnell vorüber. Ich erblickte von ihm nur den Rücken. Meine Augen sahen knapp über das Schneeloch hinaus. Ich hatte keine Kraft mehr, mich emporzuziehen. Ich versuchte zu schreien. Es ging nimmer mehr. Der Rücken wurde kleiner und kleiner. Dann versank er in einer Mulde. Von nun an weiß ich nichts mehr. Ich erwachte unten im Kamin. Ich muss hinuntergestürzt sein. Nach 12 Tagen und Nächten saß ich wieder dort, wo ich angefangen hatte. Ich schlug die Decke um mich und wartete auf das Ende. Aber das Ende kam nicht. Mach die Augen auf. Wozu? Zieh den Wecker auf. Um 7 steig hoch. 1 Stunde genügt. Um 8 kommen sie vorbei. Um 8? Ja, um 8. Als der Verschüttete das 2. Mal den Kopf aus dem Schneeloch steckte, da war die Kolonne wieder vorbei. Wieder sah er den Rücken und es war der gleiche wie am Tag vorher. Ehe jedoch der Skiläufer in der Mulde verschwand, drehte er sich um. In diesem Augenblick warf der Verschüttete das Brett, das ihm als Schaufel gedient hatte, in die Luft. Etwas Schnee stäubte. Halt! Zurück! Was ist los? Avanti, Weidenreiter! Da ist was! Wo? Dort im Schnee! Vielleicht ein Maulwurf! Santa Maria, vielleicht Geist! Ein Mensch! Um Gottes Willen! Anselmo, hier das Seil! Sichere mich ab! Jetzt sitze ich unten in Kaprun am Klappenschrank und Stöpsel. Hallo, Tauernkraftwerke, sage ich. Hier kommt ein Gespräch aus Wien oder Triest oder Düsseldorf oder Paris. Lieber würde ich ja den Kabelkran führen, oben auf dem Moserboden, wo sie jetzt im vollen Gang sind. Ja, aber daraus ist leider nichts geworden. Die Firma hat mich lebenslänglich angestellt als Telefonist im Tal, denn ich habe keine Füße mehr. Im Spital hat man mir sie abgenommen und welche aus Holz gemacht. Die könnten wenigstens nicht erfrieren, würde Paul sagen, wenn die Lawine ihn am Leben gelassen hätte. Aber das hat sie nicht. Aber die Möll, die in der Eisregion der Pasterze entspringt und deren Wasser seit Urzeiten nach Süden strebten in die Drau hinein, die Möll floss jetzt durch den Tauernhauptkamm nach Norden. Noch erkennt man das Stromtal drüben, unterhalb der Glocknerstraße, Heiligenblut zu. Noch sind die Rillen, die der Strom in den Fels einschnitt, unbehaust. Noch klaffen die vertrockneten Schründe. Und die Bergmeisen suchen den verlorenen Fluss. Elektrizität ist Energie. Und, so sagt das Lexikon, die einzige Form von Energie, die sich beliebig erzeugen, verteilen und in andere Energie nach Bedarf umwandeln lässt. Nach Bedarf, Das heißt? Du knippst den Schalter der Lampe an. Und es wird hell. Du drückst auf den Knopf eines Heizgeräts. Und es wird warm. Du steigst in den Tauernexpress. Ein Griff des Maschinisten und du jagst über Berg und Tal. Leider hat die Sache einen kleinen Fehler. All diese Energie muss erzeugt werden im gleichen Augenblick, da du sie benutzt. Sie lässt sich nicht speichern, nicht auf Vorrat legen. Speichern und auf Vorrat legen lässt sich nur der Stoff, aus dem elektrische Energie gewonnen wird. Also Kohle. Kohle geht uns nichts an, wir sind in den Alpen. Und Wasser. Wasser. Seit Anbeginn der Welt stürzt es von den Bergen in die Täler. Die Alten haben Räder in die Flussläufe gebaut und Mühlen getrieben. Aber wenn die Flüsse im Sommer versiegt sind, was war dann mit diesen Mühlen? Sie standen still. Und wenn der Schnee geschmolzen ist, im Frühling, Läusl? Dann wurden sie lebendig. Ja, und zwar so lebendig, dass man nur einen Teil der Kraft, die sie erzeugt haben, verwenden konnte. So sind die Menschen draufgekommen, das Wasser zu stauen. Und was haben sie damit erreicht? Sie konnten es verwenden, wann sie es brauchten. Richtig. Und je höher sie es gestaut haben? Umso stärker war der Fall. Mhm. Umso mehr Wucht hatte es. Umso mehr Wucht. Besser Druck, mit dem es auf die Schaufeln der Räder traf, die es bewegt hat. Ja, und umso gewaltiger war die Kraft, die das drehende Rad erzeugt hat. Wo hat man es deshalb am besten gestaut? Im Gebirge. Natürlich. Und zwar in Tälern, in die Berge und Gletscher ihre Schneewasser und Bäche entleert haben. Und am besten geht das in einem Tal, das an der einen Seite so schmal ist, dass man es künstlich verschließen kann. Und wer von euch kennt jetzt ein solches Tal? Nur einer. Also, Bärbel. Ein solches Tal ist das Tal von Kaprun. Jawohl. Alle? Ein solches Tal ist das Tal von Kaprun. Tagebuch des Georg Weidenreiter. Kaprun, 25. April 1951. Nachtschicht. Ich arbeite jetzt in der Aufbereitung. Dort wird das Material zum Betonieren der Staumauer über Brecher, Siebe, Schnecken und Bänder sortiert. Die Arbeit ist leichter als am Block, aber man muss 11 Stunden lang an seinem Platz jeden Vorgang genau beobachten. Es ist nass und viel Lärm. Einer ist auf den anderen angewiesen. Die Silos dürfen nicht leer werden. 4. Mai. Einige Wochen noch und die Limberg-Sperre ist fertig. Was heißt dann, 450.000 Kubikmeter Beton sind in sie verbaut? Zahlen für die Hof-, Sektions- und Ministerialräte. 20. Mai 1951. Ging nach Ebmatten hinüber. Das gefangene Wasser hinter der Mauer steigt, Zentimeter um Zentimeter. Bauholz schwimmt auf dem See. Rückstände der Baracken, die auf seinem Grund einmal standen. Mitten aus dem Wasserfallboden, den jetzt der See bedeckt, ragt ein Hügelrücken. Er ist zur Insel geworden. Allerlei Getier hat sich hinaufgeflüchtet. Das Wasser steigt. Einige Tage später. Lange die Insel im Wasserfallboden beobachtet. Immer kleiner wird ihre Fläche über dem steigenden Wasser. Die Tiere drängen sich zusammen. Ein grausamer Kampf beginnt. Am nächsten Tag? Von der Nachtschicht noch müde, ging ich hinaus, um nach den Tieren zu sehen. Ich stieg unterhalb Ebmatten in einen Kahn und ruderte hinüber. Konnte leider nicht anlegen, da die Hügelkuppe überaus flach ist und mehrere kleine Inseln gebildet hat. Ich fischte einen Igel aus dem Wasser, der noch lebte. 26. Mai. Der See ist eine einzige glatte Fläche. Die Insel ist verschwunden. Na, Weidenreiter, ich hab gehört, Sie haben einen Zögling. Ja? Ein Igel. Wo haben Sie denn den her? Von Atlantis, Herr Ingenieur. Atlantis? Ja, die Insel im Wasserfallboden. Als sie unterging, fischte ich ihn auf. Und dann habe ich ihn mit nach hier oben genommen. 300 Meter höher. Der Moserboden ist das reinste Davos für ihn. Jeden Morgen und Abend kommt er und schlürft sein Schalerl Milch. Ja, bei der nächsten Sintflut halte ich mich an Sie. Warum? Sitzen wir nicht auf dem Trockenen? Oder haben Sie Angst, dass Sie hier einmal eine Arche brauchen? Ah, Sie meinen, dass alles, was wir hier machen könnten, einmal ein bisschen ins Rutschen kommt? Na, das nicht. Das ist ja berechnet. Aber ich war gerade auf dem Maschinenturm von Kabelkran 2. Da sitzt einer am Schaltbrett und dirigiert diese Spinnen. Sie sehen doch aus wie Spinnen, die eilig an ihren Fäden über die Schlucht gleiten. Na und? Na und, sagen Sie. Dieser Mann, dachte ich mir, ist er nicht der reinste liebe Gott? Ein falscher Griff, ein einziger, nicht sauber ausgeführter Befehl, den ihm der Telefonist von der Sperre heraufruft. Ja, da gibt's Sicherungen, Weidenreiter. Ja, und Vorschriften, ich weiß. Ein ganzes Buch voll für jeden. Nehmen wir aber an, wir richten uns nur nach diesen Vorschriften. Na, was dann? Was will ich Ihnen sagen, Herr Ingenieur? Dann sitzen wir noch in 100 Jahren hier und bauen an der Mauer. Gehen Sie, jetzt kommen Sie auch noch mit diesem Unsinn. Selbstverständlich, gegen die Natur gibt's eben keine Vorschrift. Fragen Sie die Toten. Ja, ich weiß. Wer hier oben lebt, riskiert was. Er muss ja was riskieren, sonst wird er wirklich unsicher. Sicher wird er hier heroben nur mit dieser Portion Risiko. Deswegen bin ich auch hier geblieben und deswegen will ich nicht mehr weg. Wo gibt es das noch da unten in den Städten, da unten im Tal? Philosophie in Kaprun, Professor. Pfeif drauf. Herr Ingenieur. Ja? Können Sie... Ich meine, würden Sie ein Wort einlegen, dass ich einmal auf den Kabelkran komme? Na, wollen wir uns mal überlegen, Weidenreiter. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Das habe ich meinen Studenten auch immer gesagt. Glück auf, Weidenreiter. Wiener Mittag, Naturkatastrophe in Kaprun. Felsmassen begraben 6 Arbeiter. Pausenlose Bergungsarbeiten. Wiener Mittag. Bauen die denn eigentlich die ganze Zeit in Kaprun? Ein Kraftwerk, Mitzel. Ach so, bloß ein Kraftwerk. Wiener Mittag. Keine Marshallplan-Gelder mehr für Kaprun. Wird weitergebaut? Lesen Sie den Artikel Eine Schicksalsfrage für Europa. Wiener Mittag. Maxl? Was hat denn Europa mit Kaprun zu tun? Aber Mitzel, hörst denn kein Radio? Schau her, das ist so. Wenn jemand was braucht, was er nicht hat, und ein anderer was hat, was er nicht braucht, verstehst du mich? Okay, Maxl, jetzt machst du wieder einen Witz. Aber Mitzel, keinen Witz. Genau das hat Europa mit Kaprun zu tun. Mittag, alle Bauarbeiten in Kaprun wieder aufgenommen. Neue österreichische Energieanleihe. Weltbank interessiert sich für Interalpenprojekt. Wiener Mittag. Maxl, die Weltbank. Geh, okay, Mitzel, davon verstehst du nichts. Aber Maxl, warum versteh ich nichts? Wo hat schon jeder in Wien weiß, was Kaprun ist? Also Mitzel, dann sag mir, was ist Kaprun? Aber Maxl, wo doch jeder... Ich frage dich, was ist Kaprun? Kaprun? Ich denk mir halt, es wird sowas Großes sein. Sowas ganz Gewaltiges wie die Pyramiden vielleicht. Pyramiden? Pyramiden in Österreich. Pyramiden? Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Mitzel. Drossensperre. Block 13. Ich rufe Kabelkran 2. Kabelkran 2? Kabelkran 2 antwortet. Hier Kabelkran 2. Ein Neuer auf Kabelkran 2? Wie heißt denn? Weidenreiter. Mensch, Weidenreiter. Ich bin's, Gerhard. Gerhard? Ja. Was, hier? Auf dem Moserboden? Ich bin fast eingegangen unten am Klappenschrank. Ist nichts für uns eins. Was machen denn deine Beine? Oh, ich laufe noch am Stock, aber ich laufe. Sie haben mich hier in den Fettstuhl neben Block 13 gestellt. Aber seit wann bist denn du oben auf dem Turm? Seit heute früh. So was. Vertretungsweise. Ja, Sie haben zuerst gemeint, ich bin zu alt und der Ingenieur hat es dann durchgesetzt. Es ist wunderbar hier oben. Ja, ich sitze wie im Flugzeug hier in einer Plexiglaskanzel. Ja. Eine Sicht, sage ich dir. Also schade, ich kann den nicht sehen. Na, ich dich auch nicht, aber wart, Block 13 wird bald ebenso hoch sein wie die anderen Blöcke. Wenn er auf gleicher Höhe ist, dann kann ich dir zuwinken. Also dann wollen wir es anfangen, ja? Die Rüttler sind nämlich schon da. Auf geht's. Achtung, Betonbrücke. Kabelkran 2, Kabelkran 2. Ich fahre aus. Ich warf den Hebel herum und jetzt fuhr der leere Kübel am Drahtseil hinüber zur Betonbrücke auf der Höhenburg. Dort machte sich der gefüllte Kübel am Parallelseil auf den Weg wie eine Spinne an ihrem Faden. Er schwebte in die Mitte der Schlucht, genau über Block 13 der Drossensperre. Block 13 lag tief unten, verdeckt durch die schon fertigen Mauerblöcke. Ich dachte, dass jeder Block für sich genommen ein richtiger Wolkenkratzer wäre. Aber man konnte keinen für sich nehmen. Sie alle zusammen bildeten die Mauer. Und der Beton, der jetzt auf Block 13 kam, schloss die Lücke, machte ein Ganzes aus dem Teilwerk. Jetzt meldete sich wieder die Stimme Gerhards vom Grund der Sperre. Langsam. Nachfahren. Halt! Der rote Pfeil des Indikators vor mir auf dem Maschinentisch bezeichnete genau den Standort des Kübels. Er stand auf Feld 13. Ich zog den Hebel links. Jetzt schnellte der Teufenzeiger über das Zifferblatt. Ich blickte hinunter in die Tiefe. Der Kübel schwebte senkrecht hinab in die Betonschlucht und verschwand zwischen den Klötzen. Ab. Ab. Ab. Vorfahren Süd. Noch Süd. Noch Süd. Halt. Höhenschwung. Bitte warten. Warten. So. Ablassen. Ablassen. Achtung. Gut. Sehr gut. Kommen lassen. Ausleeren. Ich sah jetzt nichts, verließ mich nur auf die Stimme Gerhards. Auf dem Block arbeiteten sie jetzt wie die Wilden, 10, 12 Mann. Den herabsausenden Kübel, noch bevor er unten aufsetzt, springen zwei Baraber an und öffnen, mit ihm ein Stück in die Luft steigend, rechts und links die Riegel. Dann erst stößt der Kübel auf den Boden auf und kippt den Beton auf den Block. Die Mannschaft tritt in Aktion, rüttelt mit Vibratoren den Beton ein, damit es keine Blasen gibt. Sie hat 4 Minuten Zeit dazu. Der leere Kübel schwebt nach oben. 4 Minuten später ist der nächste da. Auf. Auf. Auf. Halt. Gut gegangen. Hallo, Betonbrücke. Seid ihr fertig? Jetzt meldete sich die Betonbrücke unterhalb des Johnson-Turms. Ich blickte hinüber auf den Holzbau, der wie eine Achterbahn aussah. Kies, vom Moserboden und Zement, der mit der Seilbahn in sogenannten Trompeten ununterbrochen aus dem Tal durch die Schlucht an die Baustellen heranschwebt, werden in ihm zu Beton vermischt. Beton für Kabelkran 2, 8 Tonnen, alle 4 Minuten. Hallo, Block 13. Block 13. Achtung, Gerhard. Ich komme. Und Block 13 an der Drosselsperre stieg in die Höhe, bis die Schlucht aufgefüllt war. Die beiden Männer winkten sich zu und der Winkertelefonist humpelte mit seinem Feldstuhl auf einen anderen Block und die Mauer wuchs. Es war die zweite Mauer über Kaprun. Sie wuchs, wie die Limbergsperre gewachsen war, und mit ihr wuchs die dritte Mauer auf der anderen Flanke der Höhenburg. Nebelfelder entzogen die Sicht, Regen schnürte herab, Schnee trieb von den Dreitausendern über die Baustelle und Eis glitzerte an den Seilen. Aber alle 4 Minuten dirigierte Weidenreiter Kübel um Kübel an seinen Block. Aus den Blöcken wurde ein Ganzes. Dieses Ganze aber legte sich mit seinen Mauern, die die Wasser abfingen, in die Wiege der Berge über Kaprun. Und in Washington trat ein Komitee zusammen. Ein Komitee von Österreichern, Franzosen, Italienern, Schweizern und Deutschen. Und überreichte der Weltbank einen Plan. Dieser Plan sah die Errichtung weiterer Wasserkraftwerke in den österreichischen Alpen vor. Zunächst Bregenz, Ötztal und Daberklamm. Und Stromleitungen bis Frankreich, Italien und in das Ruhr- und Rheingebiet. Kaprun bildete in diesem Plan nur den Anfang, der 1955 vor den Augen Europas volle Wirklichkeit geworden sein wird. Meine Damen und Herren, dieser europäische Gedanke, so sehr er in den Parlamenten zu Tode geritten wurde, ist nicht tot. Mit Fug und Recht können wir Elektrizitätswirtschaftler behaupten, dass es das geeinte Europa gibt. Und zwar in einem Bereich, der vor 100 Jahren im Bewusstsein der Menschen und somit der hohen Politik nicht einmal als eine blasse Ahnung vorhanden war. Europa hat im Winter einen höheren Bedarf an Licht und Wärme als im Sommer. Aber Elektrizität lässt sich nicht speichern. Nur Wasser können wir speichern. Das ist das eine. Das andere, in Wien geht die Sonne um eine volle Stunde früher unter als in Paris. Das heißt, in Paris gehen die Lampen um eine Stunde später an als in Wien. Die Verbrauchsspitzen liegen also verschieden. Ein solches Kraftwerk kann auf diese oder doch eine ähnliche Weise den Strom je nach Bedarf entweder dem Osten oder dem Westen Europas liefern. Und dann fallen auf der Nordseite der Alpen Niederschläge und führen dort die Flüsse reichlich Wasser, herrscht möglicherweise auf der Südseite der Alpen und in der Poebene Trockenheit. Ergo, die Leistung dort geht zurück. Hingegen haben die Kraftwerke auf der Nordseite überschüssigen Strom, den sie abgeben können. Ist es aber umgekehrt, werden die oberitalienischen Kraftwerke froh sein, Strom nach Österreich und Deutschland liefern zu können, wo gerade Wassermangel herrscht. Meine Damen und Herren, was kümmern uns in allen diesen Fällen Grenzen? Wir sind aufeinander angewiesen. Und wir können in der Stromversorgung jeden Punkt in Europa von Zufälligkeiten unabhängig machen. Können Überschussgebiete mit Zuschussgebieten verbinden. Bravo! 1960. Niemand weiß mehr, was dort oben in den hohen Tauern geschah. Maschinentürme, Krane, Silos und Baracken sind verschwunden. Nur die Gipfel der Berge spiegeln sich in den Stauseen über Kaprun. Und durch die Druckrohrleitungen schießt das gefangene Wasser zu Tal. wonderful. These mountains and their spillway. Hardly a soul to be seen. Hallo? Ja? Hallo, gehören Sie hierher? Vielleicht können Sie mir sagen, wie viele Kilowattstunden diese Seen hergeben. Ja, 800 Millionen im Jahr. Eine schöne Menge. Selbst wenn man es mit dem Tennessee Project vergleicht. Es freut mich, dass Sie das sagen. Ich selbst kann mit solchen Zahlen nichts mehr anfangen. Sie sind ohne Wert für mich. That's very interesting. Sie arbeiten hier oben? Ja, ich habe Sonntagsdienst. Es gibt immer was zu überprüfen. Natürlich. Entschuldigen Sie meine Neugier. Aber bitte. Ich mache eine Reise durch Europa. Ich komme aus Kingstown, USA. Ich bin O.W. Nowland. Freut mich. Ich heiße Weidenreiter. Weidenreiter? Ist dieser Name häufig in Österreich? Mein Freund hat in Leoben studiert. Er ist Geologe. Es gab da einen Professor ihres Namens. Möglich. Es muss aber lange her sein. Oh, vor dem Krieg. Fantastic. This loneliness. And these towering walls. Man glaubt nicht, dass sie Menschen gebaut haben. Ja, es ist erst ein paar Jahre her. Sie waren dabei? Ja. Ich war dabei. Vom Nordwestdeutschen Rundfunk Hamburg hörten Sie Kaprun, eine Hörfolge von Horst Mönnich in einer Gemeinschaftsproduktion des Österreichischen Rundfunks Radio Salzburg und des Nordwestdeutschen Rundfunks Hamburg. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Erzählerin Ruth Kappelsberger, Sprecher Otto Arnett, Stimme des Herrn von Rutner Gustav Diefenbacher, Bauführer Fritz Bischoff, Ingenieur Leopold Esterle, Georg Weidenreiter Heinrich Ortmeier, Paul Stegu Otto Bolesch, Gerhard Rudolf Krismanek, Anselmo Agostino, Gerhard Hofer, Mineur, Hubert Kronlachner, Zwei Baraber, Eckehard Dietrich und Hans Werner, Gedankenstimme Gerhards, Peter Joost, Wirt Hans Heinrich Welser, Kati, Martha Jenisch, Zwei Kapruner, Ludwig Greußmeier und Toni Ott, Gendarm, Franz Gari, Lehrerin, Edith Friedel, Nachrichtensprecher Paul Horn, Zeitungsjunge Wilfried Steiner, Wiener Dame Margit Friedrich, Wiener Herr Ed Stavianik, Redner Schorsch Müller, Mr. Noland Fred Brooks, Lore Beate Sternat, Vroni Hildegund Feuthofer, Bärbel Manuela Urban, Läusel Reinhard Apfeltaler, Musik Enno Dugend, Regie Gustav Burmeister.